ein deutsches Märchen. Die Teekanne. Es war einmal in einer reich und elegant eingerichteten Küche, da stand Blasch die Teekanne. Weil sie so zart und teuer war, stand sie auf einem weichen Kissen und war immer von glänzenden Tassen umgeben. Nur die ranghöchsten Hausangestellten durften sie berühren. Und auch das nur mit Handschuhen. Blasch war eine prachtvolle Teekanne. Sie hatte einen langen Henkel und eine schön geformte Tülle. Sie war aus teurem Ton hergestellt worden und handdekoriert. Sie war stilvoll und wunderschön. Die Löffel, die Pfannen, die alte Zunderdose und die große alte Uhr waren alle begeistert von ihrer Schönheit. Aber niemand machte ihr Komplimente. Nie schätzten sie etwas, das Blasch tat. Sie waren insgeheim neidisch auf sie. Ihre Schönheit machte ihnen Angst. Sie wussten, dass sie niemals so makellos sein würden wie Blasch. Aber Blasch meinte, sie hätte einen schlimmen Makel. Sie hatte einen winzigen Kratzer am Deckel. Der war so winzig, dass ihr Besitzer ihn nicht einmal bemerkt hatte. Aber dennoch fühlte Blasch sich nicht makellos. Während sie für ihren Besitzer die schönste Teekanne war, sah sie in sich selbst eine Teekanne mit einem Kratzer. Oh, oh, kann ich bitte ein Autogramm haben? Bitte nur einen Tropfen Tee auf meine glänzende Oberfläche. Ich tropfe auf keinen Fall, Sie. Wer sind Sie überhaupt? Oh, ich bin natürlich das Milchkännchen. Das alte Kännchen zerbrach und so wurde ich speziell für Sie angefertigt. Ich hörte die Dame im Laden sagen, dass sie es schlimm fände, wenn das Geschirr nicht zusammenpasste. Sie haben extra viel Geld dafür bezahlt, dass ich zu Ihnen gehöre. Oh, das ist schön. Gefällt es Ihnen hier? Oh ja, seit ich die Dame reden hörte, wollte ich sie wirklich unbedingt sehen. Und ich bin so beeindruckt. Sie sind so schön. Ach, danke. Was ist denn los? Ich bin keine so schöne Teekanne, wie Sie glauben. Ich bin eine Teekanne mit einem Kratzer. Ich verdiene all diese Komplimente nicht. Ein Kratzer? Ja, auf meinem Deckel. Ich verdiene es nicht, perfekt und makellos genannt zu werden, weil ich es nicht bin. Wovon reden Sie? Sie sind so perfekt, wie man nur sein kann. Sie verstehen das nicht. Jeder in dieser Küche weiß von meinem Fehler und Sie reden ständig darüber. Hören Sie zu. Was ist, wenn sie dem Besitzer aus der Hand fällt? Oh, das würde sie. Ich verstehe gar nicht, worauf sie so stolz ist. Auf den Kratzer an ihrem Deckel? Haha, das stimmt. Ich bin sicher, dass der Kratzer nur von ihrer Arroganz kommt. Ich hörte, dass sie vor lauter Stolz ihren Hals so lang machte, dass sie gegen den Kronleuchter stieß. Was? Wie soll das gehen? Der Kronleuchter ist dort oben. Nein, nein, ich kenne die Geschichte. Sie sprang einmal auf, um irgendwo hinzugehen und der Deckel fiel dabei herunter. Alle baten sie, langsamer zu gehen, aber sie wollte nicht hören. Und knack, so war das. Ich meine, sie sollte doch eigentlich schön sein. Und schau sie dir jetzt an. Sehen Sie, haben Sie das gehört? Ja. Ich habe gehört, dass Sie lauter Unsinn erzählen. Im Ernst, Sie sind an den Kronleuchter gestoßen und sind gesprungen und der Deckel fiel herunter? Wem wollt ihr das denn weismachen? Ich glaube nicht, dass Sie so den Kratzer bekommen haben. Wie war es denn wirklich? Ich erinnere mich nicht. Nun, Sie erinnern sich nicht, weil es nicht wichtig ist. Aber haben Sie das nicht gehört? Ich soll schön und perfekt sein. Das ist meine Pflicht. Sie müssen überhaupt nicht schön und perfekt sein. Das ist nicht Ihre Pflicht. Das ist alles nur Gerede. Hören Sie, manche werden Sie lieben und manche werden Sie hassen. Aber Sie selbst entscheiden, worauf Sie sich konzentrieren, lieben oder hassen. Sie sollten sich nicht ständig Sorgen darüber machen, was die anderen von Ihnen denken. Wichtig ist doch nur, was Sie selbst von sich halten. Am Ende zählt nur das. In diesem Moment wurde Blush mit einem weißen Handschuh vom Hausmädchen hochgenommen. Die öffnete ihren Deckel und goss heißes Wasser ein. Blush liebte es, mit heißem Wasser gefüllt zu werden. Das fühlte sich so schön warm an. Aber jedes Mal hatte sie auch Angst, dass ihr Kratzer plötzlich für alle zu sehen sein könnte. Als Blush nun damit beschäftigt war, sich zu sorgen, passierte etwas Schreckliches. Als ihr Besitzer hereinkam und sie in die Hand nahm, stolperte er und so rutschte Blush ihm zwischen den Händen hindurch. Nein! Pfannen, Löffel, Milchkännchen, alle sahen entsetzt zu, wie die Teekanne von ganz weit oben stürzte. Und dann lag Blush einfach so auf dem Boden. Ihr Deckel zersprang, ihr langer Griff und ihre schöne Tülle lagen neben ihr auf der Erde. Die schöne Teekanne wurde aufgehoben und weggebracht. Oh je, ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Wie wahr? Sie hätte viel besser aufpassen sollen. Ich bin sicher, es liegt an ihrem Kratzer. Deshalb hat sie das Gleichgewicht verloren und konnte sich nicht halten. Ist es wahr? Fiel ich wegen meiner Fehler? Blush verstand nicht, dass sie nichts hätte tun können, um den Unfall zu verhindern. Sie wurde für mehrere Tage auf den Dachboden gestellt. Sie hatte keine Ahnung, welches Schicksal sie erwartete. Blush weinte unaufhörlich den ganzen Tag und die ganze Nacht. Oh, ich hasse es hier. Ich vermisse die Küche, den weichen, weißen Handschuh, das heiße Wasser, den Sonnenschein, das Kissen. Ich vermisse alles. Ah, so seltsam. Als ich dort war, machte ich mir ständig Sorgen, was andere über mich denken. Ich kann mich nicht erinnern, den Sonnenschein genossen zu haben. Ich erinnere mich, dass ich besorgt war, dass der Kratzer auf meinem Deckel im hellen Licht sichtbar war. Ich habe viel zu viel Zeit damit verschwendet, traurig über den winzigen Kratzer zu sein. Ein paar Tage später trat das Hausmädchen mit einer wunderschönen Rose in der Hand ein. Sie stellte die Rose neben Blush. Die Rose war nicht in einem Topf gepflanzt. Stattdessen waren ihre Wurzeln in ein weißes Tuch gewickelt. Warum bist du hier? Bist du auch gestürzt? Gestürzt? Wovon denn? Ich bin nur für ein paar Stunden hier. Sie werden mich sicher wieder pflanzen. Nein, werden sie nicht. Du hast Makel genauso wie ich. Schau dir deine Dornen an. Meine Dornen? Meine Dornen sind doch kein Makel. Sie sind ein Teil von mir. Ich mag mich mit meinen Dornen. Aber wie kann das sein? Du kannst doch deine Makel nicht mögen. Zum letzten Mal, das sind keine Makel und diese Dornen machen mich zu der, die ich bin. Die Leute können mich hassen oder lieben, aber ich mag mich selbst und darauf kommt's an. In diesem Moment kam der Besitzer auf den Dachboden, um seine geschätzte Teekanne zu besuchen. Oh, ich bin immer noch so traurig wegen dir. Ich möchte dich nicht verlieren. Was kann ich nur tun? Als der Besitzer überlegte, was er mit Blush machen sollte, dachte auch Blush nach und sagte zu sich selbst, Oh, er liebt mich immer noch? Auch jetzt, wo ich nur eine Schüssel bin? Warum habe ich es nicht gleich verstanden? Er hat sich nie für den Kratzer interessiert. Das Milchkännchen hatte recht. Manche werden mich lieben und manche werden mich hassen. Ich selbst kann entscheiden, für wen ich meine Energie aufwende. Die ganze Zeit habe ich den Hass gewählt. Aber jetzt nicht mehr. Von heute an wähle ich die Liebe. Blush fühlte sich federleicht und frei. Sie bemerkte, dass sie sich unnötig belastet hatte mit Dingen, die sie ja nicht ändern konnte. Sie seufzte und sah ihren Besitzer an. Oh, schau ihn an. Er ist so traurig wegen mir. Wenn er mich nach all dem nicht aufgeben will, sollte ich selbst mich auch nicht aufgeben. Mal sehen, wie kann ich ihm helfen? Blush dachte eine Weile nach und plötzlich fiel ihr etwas ein. Die Rose! Na sicher! Er kann mich als Topf für die Rose verwenden. Blush bewegte sich schnell hin zur Rose. Sie passte auf, dass ihr Besitzer sie dabei nicht sah, weil die Menschen das geheime Leben der Teekanne nicht kennen sollen. Sie ging ganz nah an die Rose heran und neigte ihren Kopf leicht in ihre Richtung. Puh, hoffen wir mal, dass das funktioniert. Das sollte ihm die richtige Idee geben. Als ihr Besitzer zum Tisch zurückkam, war er verwirrt, als er sah, dass seine Teekanne so nah an der Rose stand. Sag mal, standest du vorhin schon so nah an der Rose? Egal, ich weiß immer noch nicht, was ich mit dir... Warte mal, die Rose. Ich kann meine Rose in dich pflanzen. Oh, das ist eine tolle Idee. Ich bin ein Genie. Oh, ja, genau. Du hattest die Idee. Er lief los mit Blush in einer Hand und der Rose in der anderen. Ohne Zeit zu verlieren, holte er schnell aus dem Garten etwas Erde und steckte sie in seine Teekanne. Goss ein wenig Wasser hinzu und pflanzte sorgfältig die Rose. Das sah großartig aus. Eine wunderschöne Rose in einem wunderschönen Topf. Blush war die glücklichste Teekanne aller Zeiten. Es war ihr egal, dass sie kaputt war und mitgenommen aussah. Sie mochte sich, wie sie war. Sie genoss jeden Tag die frische Brise und das Sonnenlicht. Nachdem sie sich schließlich ganz und gar selbst akzeptiert hatte, wurde ihr klar, dass sie keine Makel hatte. Sie war nicht mehr eine kaputte Teekanne oder eine Teekanne mit einem Kratzer. Sie war Blush.